Die Zeit, das ist 7:10 Uhr. Heute ist Unabhängigkeitstag in der Ukraine, ein Tag, an dem es wenig zu feiern gibt, denn er ist überschattet vom Krieg, der in und um die Ostukraine mit Russland und den von dort unterstützten Separatisten ausgetragen wird. Millionen Ukrainer sind auf der Flucht. Von einem Frieden ist das Land weiter entfernt denn je. Und selbst von einem Waffenstillstand, wie im Abkommen von Minsk ausgehandelt, kann keine Rede sein. Florian Kellermann ist unser Korrespondent für die Ukraine. Man solle sich vom Donbass, vom Osten der Ukraine trennen. Das hat Leonid Kravtschuk vorgeschlagen, der erste Präsident der unabhängigen Ukraine, in einem Aufsatz. Wie schätzen Sie diese Äußerung ein? Ja, Kravtschuk schlägt zunächst mal eine Trennung, zunächst mal auf Zeit vor. Es kann natürlich dann auch zu einer dauerhaften Trennung werden. Seiner Ansicht nach soll die Ukraine im Moment alle Beziehungen abbrechen zu diesen Gebieten. Er meint damit sowohl die wirtschaftlichen als auch die politischen Beziehungen. Er formuliert da so eine Idee, wie dass die Einwohner des Donetsk-Becken, wenn es so kommt, dann schon merken werden, was sie an den Separatisten haben, dass die nämlich gar nicht in der Lage sind, einen Staat aufzubauen. Er behauptet auch, dass der amtierende Präsident Poroschenko so ähnlich denke wie er, das aber eben nur nicht aussprechen könne. Wenn das so stimmt und Poroschenko wirklich auch so stimmt, dann muss man sagen, dass Kravtschuk hier mit solchen Äußerungen eine Art Testballon startet, dass er austesten will, inwieweit die Ukrainer bereit sind, so eine Lösung zu akzeptieren. Aber widerspricht diese Äußerung von Kravtschuk, die Ostukraine aufgeben, wenn auch nur zeitweise oder vorerst, nicht der Politik von Poroschenko? Der hat ja neue Lieferungen an die ukrainische Armee angekündigt und schon gefeiert und hat auch Russland einen Aggressor genannt. Man rüstet doch nicht auf, wenn man diesen Kampf um den Osten gar nicht mehr führen will. Na, aus Sicht von Poroschenko ist die Aufrüstung schon deshalb notwendig, um die Ukraine zusammenzuhalten in der Form, wie sie besteht, auch ohne die Separatistengebiete. Er behauptet ja, dass es von Russland die Bestrebungen gäbe, noch weitere Teile loszulösen von der Ukraine. Und es ist ja auch nicht zu verkennen, dass es pro-russische Stimmungen auch in anderen Teilen der Ostukraine gibt. Vielleicht nicht bei der Mehrheit der Bevölkerung, aber doch sicher bei genug Menschen, um auch dort bewaffnete pro-russische Kämpfer auftauchen lassen zu können. Nun haben die Kämpfe um die Ostukraine ja zerstörte Städte und Landschaften hinterlassen, Zehntausende Verletzte, 7000 Tote. Und immer hat es ja geheißen, wir geben diesen Osten des Landes nicht auf, wir kämpfen dafür. Und nun das, wie diskutieren denn die Ukrainer diesen Vorschlag? Wird er überhaupt diskutiert im privaten Rahmen und im öffentlichen? Ja, im öffentlichen Rahmen wird er so gut wie nicht diskutiert. Da werden solche Gedankenspiele einfach als Unfug abgetan mit dem Argument, wenn man Russland hier den kleinen Finger reicht oder vor Russland einknickt, dann wird die russische Regierung sich daran machen, weitere Teile der Ukraine zu destabilisieren. In der Bevölkerung sieht es anders aus. Viele Menschen sind der Ansicht, dass es sich nicht lohnt, weiter um das Donetsk-Becken zu kämpfen. Und sie diskutieren dann eben auch, wäre es nicht besser, wenn wir uns befreien von diesem Gebiet. Und angesichts der Opfer sind die Menschen einfach kriegsmüde. Und sie sehen halt auch, dass das Land sich nicht entwickeln kann, wenn in einem Teil gekämpft wird. Petro Poroschenko kommt ja am heutigen Unabhängigkeitstag nach Berlin zu einem Krisentreffen mit Angela Merkel und François Hollande, unter deren Mithilfe ja auch das Minsker Abkommen für einen Waffenstillstand ausgehandelt worden ist. Und das ist ja, wie wir wissen, das Papier nicht wert, auf dem es steht. Was wird da besprochen werden? Merkel und Hollande werden von Poroschenko erstmal wissen wollen, warum es in der Ostukraine immer noch nicht zur Ruhe kommt, warum die Situation sogar wieder eskaliert ist in den vergangenen Wochen. Er wird erklären, dass es nicht an ihm liegt, nicht an der Ukraine, sondern dass es die Separatisten sind, die weiter ukrainische Stellungen beschießen. Das ist, denke ich mal, so pauschal nicht richtig. Beide Seiten schießen, aber die Berichte der OSZE zeigen schon, dass die Separatisten sehr aktiv bleiben und auch unter anderem dann Menschen ja sterben. Auch unter der Zivilbevölkerung gab es in den letzten Wochen wieder Opfer. Das wird Poroschenko erklären müssen. Andererseits werden Merkel und Hollande ja ihm erklären, dass die Ukraine die in Minsk ausgehandelten Verträge erfüllen muss. Ein Partner, der sitzt ja da auch heute sicher in Berlin, wenn auch unsichtbar mit am Tisch, das ist Russland. Da heißt es aber nun, Putin wolle den Donbass gar nicht. Da reibt man sich irgendwie die Augen und fragt sich, wie denn das? Wofür denn dann die Kämpfe, Zerstörungen und die vielen Toten? Putin geht es um die Ukraine insgesamt. Moskau betrachtet die Ukraine als sein Einflussgebiet und das gibt es auch offen zu. und möchte nicht zulassen, dass die Ukraine sich nach Westen wendet, der EU beitritt. Und der Donbass ist sozusagen ein Mittel zum Zweck in dieser Hinsicht. Denn wenn die Russland Einfluss auf den Donbass hat, der Donbass Teil der Ukraine ist, dann hat Russland eben auch Einfluss auf die Ukraine insgesamt. Und außerdem, wenn die Situation so destabil ist, wie sie im Moment ist in der Ukraine, dann kann sich Russland eben immer wieder auch als möglicher Retter für dieses Gebiet hervortun. Und das tut es ja auch. Florian Kellermann über die Lage in der Ukraine am heutigen Unabhängigkeitstag des Landes, dessen Präsident heute mit François Hollande und Angela Merkel in Berlin zusammentrifft. 7:16 Uhr ist es.